sagenhaft gigantisch. Wirklich riesenhaft ist der Jubel, der dem Führer entgegenschallt. Denn nun kann ja diese Woge überströmenden Gefühls, die sich in uns allen angestaut hat, sich Luft machen und ihn grüßen. Ihn, den Führer, den Garanten des Sieges Großdeutschland. Wir stehen an der Ecke Hedemannstraße, Wilhelmstraße, eingekeilt in ungezählte Tausende. Stundenlange Fahrten in glühende Sommerhitze trägt jetzt seine Früchte. Der Führer kehrt für kurze Zeit nach Berlin zurück. Das ist ein Festtag, heller als alle ähnlichen. Überstrahlt er Festtage, die die Berlin bisher erlebt hat. Millionen Fähnchen wirbeln durch die Luft. Ein Blumenteppich ist gelegt. Aus allen Gärten Berlins sind die Blumen in leuchtenden Farben hier zusammengetragen und vor dem Weg des Führers ausgebreitet. Immer näher kommen die Wagen. Der Führer ist jetzt schon auf halber Höhe an der Ecke angelangt. Wir sehen, wie er für den jubelnden Empfang der Berliner dankend grüßt. Die Wagen fahren langsam und der Jubel quillt an und pflanzt sich fort über Dörfer und Städte durch das ganze deutsche Land.